trotz seiner Körperfülle saß er flink im Sattel. Ich führte ihn und meinen Hatati Tla am Zügel bis zu einer Stelle hinter dem Gebüsch, die genau in Apanachas Rücken lag. Hier ließ ich ihn warten, um zunächst das Pferd des Naini-Comanchen zu holen. Das sträubte sich dermaßen, dass es mein Vorhaben gefährden konnte. Glücklicherweise fielen mir die passenden Comanchen-Worte ein. Ich lockte es mit einem leisen »Minam, Kobi, Minam, Minam.« »Komm, Hengst, komm, komm.« Und da gab das Tier seinen Widerstand auf. Gerade kam ich mit ihm bei Hammerdal an, als der erste Blitz über den Himmel zuckte und der erste Donnerschlag krachte. Jetzt wurde es aber Zeit. Karakul, pass auf. Mina! Mina! Alles war gut gegangen. Apanatschka hatte sich nicht gerührt, als ich blitzschnell seine Fesselung durchschnitt. Jetzt prasselte der Regen hernieder und nahm den Osegen die Sicht. Sie hatten die Flucht ihres Gefangenen zwar sofort bemerkt und ihr Schreien und Brüllen gellte hinter uns her, aber wir hatten nicht weit bis zu unseren Pferden. Mit einem Sprung war Apanatschka im Sattel, Hämmerdel reichte mir meine Gewehre und schon stoben wir davon, dem Treffpunkt alte Frau entgegen, den Winnetou angegeben hatte. Der dichte Regen verschluckte das Geräusch der Hufschläge. Apanatschka hatte mich bis jetzt noch nicht deutlich sehen können, wusste also noch nicht, wer sein Befreier war. Ich freute mich sehr, dass er wieder bei mir war. Er ritt in kurzem Abstand hinter uns her. Da war die Gelegenheit zu einem kleinen Spaß günstig. Hammerdal. Ja, Sir. Hör zu, wenn der rote Mann fragt, so verratet ihm nicht, wer ich bin. Gut. Wer ist er denn? Ein Häuptling der Comanchen. Aber das dürft ihr nicht wissen. Verstanden? Werde es schon richtig machen, Sir. So, Achtung, ich reite ein Stück voran. Nur los. Der weiße Mann, der mein Freund sein muss, da er mir hilft, möge mir eine Frage erlauben. Frage nur. Eine Dunkelheit ist das. Wer ist das Bleichgesicht, das mich befreit hat? Der? Ein Player ist er. Weiter nichts. Ein Player? Was ist das? Ein Schauspieler. Ein Mann, der herumzieht und überall Bären- oder Büffeltänze aufführt. Wie du es vorhin vor den Osechen gesehen hast. Uff. Die Bleichgesichter sind seltsame Leute. Die roten Männer sind zu stolz, für andere zu tanzen. Willst du mir sagen, wie sein Name ist? Er heißt Katapata Matafata Gata Lataratasha. Uff, uff. Ich werde diesen Namen sehr oft hören müssen, ehe ich ihn nachsprechen kann. Warum redet das gute Bleichgesicht, das mich gerettet hat, nicht mit uns? Weil er nicht hören kann, was wir ihm sagen. Er ist taub. Das tut meinem Herzen leid, weil er den Dank nicht hören kann, den Apanatschka ihm bringen möchte. Hat er eine Squaw? Und hat er Kinder? Eine? Er hat 12 Squaws. Uff! Jeder Player muss 12 Frauen haben. Und 4x10 Söhne und Töchter. Die auch alle taub sind und nicht hören. Uff, uff. So kann er mit ihnen nur durch Zeichen sprechen? Ja. Das tut mir leid. Er muss ein sehr mutiger Mann sein, dass er sich in die Wildnis wagt, ohne hören zu können. Oh, das ist er auch. Halt an! Unser Player hält auch. Bleibt hier und haltet meine Gewehre. Ich glaube, es nähert sich ein Reiter. Ich muss sehen, wer es ist. Aber Sir! Weg ist er. Also warten wir. Ruhe, du kannst doch jetzt nicht schnauben. Nimm die Zügel der Pferde. Was willst du? Hey, hier bleiben! Auch weg. Ich war ein Stück nach links hinübergelaufen, wo ich auf den Nahenden treffen musste, wenn mich mein Gehör nicht täuschte. Richtig, er kam. Ein Indianer. Rasch duckte ich mich nieder, ließ ihn so weit vorüber, dass ich einen Anlauf nehmen konnte und sprang mit einem Satz von hinten auf das Pferd. Der Reiter war völlig überrascht. Ich nahm ihn so fest bei der Kehle, dass er die Zügel fallen ließ. Sein Pferd durch die plötzliche doppelte Last irritiert, stieg vorn hoch und schlug nach hinten und vorn aus. Ich musste die Zügel erwischen, aber es war stockdunkel und es war keine Kleinigkeit für mich, den roten Mann festzuhalten und dabei nicht abgeworfen zu werden. Da tauchte eine Gestalt auf, die das Pferd zur Ruhe zwang. Ich ließ den Gefangenen herabfallen und sprang gleich nach, um ihn sofort wieder festzuhalten. Es war ein Osage, der noch immer vor Schreck wie gelähmt war. Mein plötzlich aufgetauchter Helfer rief mir zu: Old Shatterhand hat die Kraft von drei Männern. Apalatschka hat mich erkannt. Als du mir dein Pferd zum Halten gabst, glaubte ich, deinen Hatati Tla zu erkennen. Dann übergabst du deinem Gefährten zwei Gewehre, sodass ich wusste, dass du es warst. Apanatschka bedauert nur sehr, dass du meine Worte nicht hören kannst. Hat dir mein dicker Freund diesen Bären aufgebunden? Ja, Apanatschka wird sich rächen. Sei großmütig und verzeihe ihm. Apanatschka dankt dem großen, guten Manitou, dass er ihm erlaubt, den Besten unter allen weißen Kriegern wiederzusehen. Old Shatterhand hat mich vom sicheren Tode gerettet. Seit ich von meinem jungen Freund, dem tapferen Häuptling der Naini, scheiden musste, sind meine Gedanken oft bei ihm gewesen. Der große Geist liebt seine Kinder und erfüllt ihre Wünsche gerade dann, wenn sie es für unmöglich halten. Was soll nun mit diesem Osagen hier geschehen? Ich vermute, dass er ein Kundschafter ist, den wir mit uns nehmen müssen. Mein weißer Bruder wird das Richtige tun. Der Gefangene wurde auf sein Pferd gebunden und dann setzten wir unseren unterbrochenen Ritt fort. Die Sonne stieg eben hinter unserem Horizont auf, als wir an unserem Treffpunkt ankamen. Die sogenannte alte Frau war eine weite Senkung, die mit Bäumen bestanden war, deren Wipfel über die Ränder der Senke hinausragten und von weitem die Umrisse einer am Boden hockenden Indianersquaw zeigten. Wir waren noch vor Winnetou eingetroffen. Die Pferde wurden auf den Boden hinuntergeführt und der Osage an einem Baum gefesselt. Er gab auf keinerlei Fragen eine Antwort.